Erster Paulus und Timotheus, die Diener von Jesus Christus sind, grüßen alle Gläubigen in Philippi sowie die Leiter und Helfer der Gemeinde. Zweiter, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Dritter, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke, weil ich mich gerne an unsere gemeinsame Zeit erinnere. Vierter, immer wenn ich für euch alle bete, tue ich das mit großer Freude, da ihr mir sehr am Herzen liegt. Fünfter, ich bin dankbar für eure Unterstützung bei der Verbreitung des Evangeliums, die vom ersten Tag an bis heute angehalten hat. Sechster, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch begonnen hat, bis zum Tag von Jesus Christus vollenden wird. Siebter, es ist richtig, dass ich so über euch denke, weil ich euch in meinem Herzen trage und ihr meine Gnade teilt, während ich das Evangelium verteidige. Achter, Gott ist mein Zeuge, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, da ich euch mit der tiefen Liebe von Jesus Christus liebe. Neunter, ich bete darum, dass eure Liebe immer weiter wächst und ihr dabei mehr Wissen sowie ein tiefes Verständnis für die Wahrheit bekommt. Zehnter, dadurch könnt ihr prüfen, was wirklich wichtig ist, damit ihr am Tag von Christus rein und ohne Schuld vor ihm steht. Elfter, ihr sollt reich an guten Taten sein, die durch Jesus Christus entstehen, damit Gott gelobt und von allen Menschen geehrt wird. Zwölfter, ich möchte euch wissen lassen, liebe Brüder, dass meine aktuelle Situation die Verbreitung des Evangeliums sogar gefördert hat. Dreizehnter, inzwischen weiß die gesamte Palastwache und alle anderen Leute hier, dass ich nur wegen meines Glaubens an Christus im Gefängnis bin. 14. Weil ich in Ketten liege, haben die meisten Geschwister im Herrn neues Vertrauen gewonnen und wagen es nun, Gottes Wort ohne Angst zu verkünden. 15. Einige predigen Christus zwar aus Neid und Streitlust, aber andere tun es mit einer guten Absicht und aus ehrlicher Überzeugung. 16. Diese Menschen handeln aus Liebe, weil sie genau wissen, dass ich hier bin, um das Evangelium gegen Angriffe zu verteidigen. 17. Die anderen jedoch verkünden Christus aus Eigennutz und nicht ehrlich, da sie mir im Gefängnis zusätzlichen Kummer bereiten wollen. 18. Aber das spielt keine Rolle, denn die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise bekannt gemacht wird, worüber ich mich sehr freue. 19. Ich weiß nämlich, dass mir dies durch eure Gebete und die Hilfe des Geistes von Jesus Christus am Ende zur Rettung dienen wird. 20. Ich hoffe fest darauf, dass ich mich für nichts schämen muss, sondern dass Christus durch meinen Körper geehrt wird, egal ob ich lebe oder sterbe. 21. Denn für mich bedeutet das Leben Christus, und das Sterben ist für mich ein persönlicher Gewinn, weil ich dann bei ihm bin. 22. Wenn ich aber weiterlebe, kann ich noch mehr für Gott arbeiten, weshalb ich wirklich nicht weiß, welche der beiden Möglichkeiten ich wählen soll. 23. Ich fühle mich von beiden Seiten gedrängt, denn ich möchte am liebsten sterben, um bei Christus zu sein, was für mich viel besser wäre. 24. Doch es ist für euch und euren Glauben wichtiger, dass ich noch länger hier auf der Erde bleibe und euch unterstütze. 25. Weil ich davon überzeugt bin, weiß ich, dass ich bei euch bleiben werde, damit ihr im Glauben wachsen könnt und Freude findet. 26. Wenn ich dann wieder zu euch komme, werdet ihr noch mehr Grund haben, stolz auf das zu sein, was Jesus Christus durch mich getan hat. 27. Achtet nur darauf, dass euer Leben dem Evangelium entspricht, damit ich sehe oder höre, dass ihr fest in einem Geist zusammenhaltet. 28. Lasst euch niemals von euren Gegnern einschüchtern, denn euer Mut ist für sie ein Zeichen des Verderbens, für euch aber ein Zeichen der Rettung. 29. Gott hat euch nämlich das Vorrecht gegeben, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, wenn es nötig ist. 30. Ihr kämpft jetzt denselben Kampf, den ihr früher bei mir gesehen habt und von dem ihr hört, dass ich ihn immer noch führe.